Die in der Vergangenheit beobachtete Loslösung des einzelnen Menschen aus dem Volk, aus dem Land und aus der leibseelischen Einheit entsprach dem falschen Geistesbegriff der liberalen Aufklärungswissenschaft. Die deutsche Revolution ist im Gegensatz zur französischen nicht mit dieser liberalen Aufklärungswissenschaft gemacht worden, sondern gegen sie. Es ergab sich daraus die für den liberalen Deutschen und vor allem für das liberale Ausland schwer verständliche Tatsache, dass die Ideen der Revolution von den Massen des in Not lebenden Volkes früher begriffen wurden als von den Gelehrten. Dass die junge Generation trotz oder vielleicht wegen ihrer unvollständigen intellektuellen Ausbildung die Ideen der deutschen Revolution instinktiv früher begriff als der Verstand der Verständigen. Die Verbindung des schöpferisch lebenden Menschen mit Blut und Boden, mit der Generationenreihe seines Volkstums und mit dem Schicksal der Landschaft, die seine Heimat ist, entzieht sich den Definitionen einer aufgeklärten Wissenschaft in hohem Maße. Demgegenüber muss es heute die Aufgabe der preußischen Kultuspolitik sein, die bisher unbewusst vorhandenen Wertinstinkte des deutschen Volkes zum Bewusstsein zu erheben und sie zum Maßstab der kulturpolitischen Maßnahmen der nationalen Revolution zu machen. Zunächst sind Maßnahmen für eine weltanschauliche Vereinheitlichung des preußischen Hochschulwesens eingeleitet worden. Dabei wird von der Auffassung ausgegangen, dass an preußischen Hochschulen nur solche Lehrer wirken sollen, die aus dem deutschen Volke hervorgegangen sind. Und sich innerlich mit ihm und seinem Schicksal verbunden fühlen. Gleichzeitig sind Maßnahmen Vorbereitung, um die jungen Kräfte an unseren Hochschulen stärker als bisher heranzuziehen und zu fördern. Zu diesem Zweck sind Neuwahlen für Rektor und Senat der preußischen Hochschulen zu Beginn des Semesters vorgenommen worden. Es ist beabsichtigt, kleinere Fakultäten aus den Vertretern der wichtigsten Fächer zu bilden und ihnen wie den Dekanen eine weit stärkere Führeraufgabe und Führerverantwortlichkeit zu geben, als das bei der bisherigen parlamentarischen Verfassung der Hochschule der Fall war. Durch eine stärkere Einflussnahme des Staates auf die Auslese der Privatdozenten wird die Verbundenheit des Geistes der Hochschulen mit dem Geiste des Volkes gleichfalls gefördert werden. Ein anderes Mittel zur Förderung dieser Verbundenheit ist in der stärkeren Berücksichtigung der Vorgeschichte, der Rassenkunde, der Volkskunde, der politischen Pädagogik und Geschichte sowie eines völkischen Staatsrechts und einer organischen Volkswirtschaftslehre zu sehen.